Fresse zu Boden. Stürze zu Boden, schwitzt die Gestalte. Stürze zu Boden, stürze zu Boden. Stürze zu Boden, schwitzt die Gestalte. Stürze zu Boden, schwitzt die Gestalte. Mache zunichte, mache zunichte, mache zunichte, was sie erdacht, was sie erdacht. Stürze zu Boden, stürze zu Boden, schwitzt die Gestalte. Stürze zu Boden, stürze zu Boden, stürze zu Boden, schwitzt die Gestalte. Stürze zu Boden, schwitzt die Gestalte. Mache zu nichte, was sie erdacht, was sie erdacht. Mache zu nichte, was sie erdacht. Lass sie den Abgrund plötzlich verschlingen, lass sie den Abgrund plötzlich verschlingen, lass sie den Abgrund plötzlich verschlingen, plötzlich verschlingen, verschlingen. Was sie erdacht, mache zu.